1. ICH Sage die Wahrheit in Christus und Luge nicht, mein Gewissen bestätigt dies durch den Heiligen Geist. 2. ICH empfind ein tief Traurigkeit und einen standigen Schmerz in meinem Herzen wegen meines Volks. 3. ICH wer sogar beret, selbst von Christus getrennt und verflucht zu sein, wenn dies meinen leiblichen Bruden und verwandten helfen wird. 4. Sie sind Israeliten, denen die Sohnschaft, die gottliche Herrlichkeit, die Bundnis, das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen geschenkt werden. 5. Sie stammen von den Erzwarten AB, und aus ihrem mit ist der Christus hervorgegangen, der über als Hecht, Gott sei gelobt in Ewigkeit. 6. Das ist jedoch nicht so, das Gottes Wort sein Gültigkeit verloren hat, denn nicht all nachkommen Israels gehören wirklich zum Warren Israel. 7. Auch sind nicht all Kinde Abrahams automatisch sein Erben, weil mehr Wort festgelegt, das ne die nachkommen Isaacs als sein Nachfahren gelten sollen. 8. Das bedeutet, dass nicht die natürliche Abstammung über die Zugehörigkeit zu Gott entscheidet, sondern dass ne die Kinder der Verheißung als war nachkommen anerkannt werden. 9. Die Zusage Gottes lautet nämlich, zu dieser Zeit wird ICH zurückkehren und sah wird einen Sohn zur Welt bringen. 10. Ein weiteres Beispiel ist Rebecca, die von unserem Stammvater Isaac mit's Willingen schwanger war. 11. Noch bever die Kinder geboren wären oder etwas Guts oder Boses getten hatten, traf Gott ein Entscheidung, im seinen freien Vorsatz der Erwählung zu bestätigen. 12. Dies will hing nicht von menschlichen Taten ab, sondern allein von Gott's Ruf, weshalber gesagt word, der Altier word dem Jüngeren Dianen 13. Dies entspricht dem Schriftwort, Jacob habe ICH geliebt, aber Esau habe ICH zurückgewiesen 14. Sollen wir daraus schließen, dass Gott ungerecht handelt? Das ist absolut ausgeschlossen. 15. Denn er sagt zu Mose, ICH wird dem nadig sein, dem ICH nadig sein will, und mich dessen ICH mich erbarmen will. 16. Foldlich hängt es nicht vom menschlichen Willen oder Bemühen ab, sondern allein von Gottes Erbarmen. 17. Die Schrift sagt über den Pharao, ICH habe dich ne dieselbe erhaut, mein markten dir zu demonstrieren und meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen. 18. Gott erweist also demjenigen erbarmen, den auswählt, und erlass demjenigen verharten, den bestimmen will. 19. Nun contest du fragen, warum markt uns dann noch vorwerf? Wer kann sich seinem Willen schon widersetzen? 20. Wer bist du eigentlich, o Mensch, dass du Gott widersprechen willst? Kann das geschaffene Werk etwas seinen Schöpfer fragen, warum es so gestaltet hat? 21. Hat der Topfer nicht die Freiheit, aus derselben Tunmas so wohl ein Werkvals gefass als auch eins für den alltäglichen Gebrauch herzustellen? 22. Was ist, wenn Gott seinen Zorn Segen und sein Markt offenbaren wollte? Aber denik die Gefass des Zorns, die für das Verderben bestimmt wären, mit großer Jedel der Trug. 23. Tat dies, den Reichtum seiner Herrlichkeit und den Gefassen des Erbarmen sichtbar zu machen, die im Voraus für die Herrlichkeit vorbereitet hat. 24. Zu diesen Gehoren auch were, die nicht nur aus den Juden, sondern ebenso aus den anderen Volken berufen hat. 25. So heißt es auch im Buch Hosea, ICH wird das mein Volk nennen, das bisher nicht mein Volk war, und die genig geliebt nennen, die nicht geliebt war. 26. Und dem Ort, wo man ihnen sagt, seid nicht mein Volk, werden sie nun als on des lebendigen Gottes bezeichnet werden. 27. Jesaja ruft jedoch über Israel aus, selbst wenn die Zahl der Israeliten so groß wer wider sandem mehr, word ne ein Rest geratet werden. 28. Denn der Herr wird sein Wort auf der Oder entschlossen und endgültig ausführen. 29. Weil Jesaja bereits vorhergesagt hat der Herr der himmlischen Heer uns kein nachkommen übrig gelassen, wären wir wie Sodom und Gomorrah wollig vernichtet worden. 30. Was fault? Daraus? Menschen aus anderen Volken, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, haben Gerechtigkeit erlangt, und zwar die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. 31. Israel hingegen, das sichem ein Gesetz der Gerechtigkeit bemüht, hat Diocese Ziel durch das Gesetz nicht erreicht. 32. Warum ist das so? Weil sie die Gerechtigkeit nicht durch Glauben, sondern durch eigene Werke suchten und dieselben Stein des Anstosses hangen blieben. 33. Wie geschrieben steht, sie, ich lege in Zion einen Stein über den man stolpert, und einen Fels, und dem man Anstoss nimmt, doch wer in Glort, wird nicht enttäuscht wer denn.